Kundgabe 3551. Empfangen durch Bertha Dudde am 17.09.1945. Letzte Entscheidung. Bekennen vor der Welt. Und so wird sich euer Wille entscheiden müssen vor dem Ende. Und es bleibt euch nur die Wahl zwischen mir und meinem Gegner. Denn nun verlange ich klaren Entscheid und gebe mich nicht zufrieden mit dem Schein des Glaubens, sondern offen muss sich der Mensch bekennen zu mir. Und dies wird nur der Tiefgläubige vermögen, der in voller Überzeugung meiner Unterstützung die Welt nicht fürchtet und für mich mutig eintritt. Die Lauen und Scheingläubigen aber werden abfallen und sich dem Lager meines Gegners zuwenden. Und immer mehr werden sich sondern die meinen von der großen Schar der Anhänger des Satans. Denn da nicht mehr viel Zeit bleibt, muss die Trennung stattfinden und wird dies eine Zeit bitterster Not für die Gläubigen bedeuten, die aber in der Erkenntnis stehen und darum auch das Ende und mein Kommen gefasst erwarten, die also ausharren bis an das Ende und selig werden. Noch steht es jedem Menschen frei, Fühlung zu nehmen mit mir, zu prüfen, was an Geistesgut ihnen geboten wird, und sich mit gutem Willen der Wahrheit zu nähern. Doch es wird die Zeit nicht ausgenützet, bis dann die Menschen gedrängt werden zum Entscheid und sie bedenkenlos jeglichen Glauben wegwerfen, weil sie innerlich noch niemals ernstlich Stellung dazu genommen haben und sie deshalb das Geistige als wertlos erklären und sich mehr denn je der Welt zuwenden, die ihnen alles verspricht, so sie sich für die Welt bekennen und den Glauben fallen lassen. Und sie gedenken nur ihres Leibeslebens, nicht aber des Lebens der Seele. Und sie verkaufen sich also an die Gegenmacht, die nur dieses Ziel anstrebt, die Menschen von mir zu trennen. Und also wird es immer deutlicher zutage treten, wie wenige Menschen mich im Herzen tragen. Und daran allein schon ist das Ende ersichtlich. Denn die Erde kann nicht weiter bestehen, wo meine Kraftzufuhr nicht mehr in Empfang genommen wird. Denn der Wille des Menschen verhindert dies, so wie er nicht mehr an mich glaubt. Also wird auch die Erde aufhören, das zu sein, was sie bisher war. Sie wird durch meinen Willen vorübergehend ihrer Bestimmung enthoben. Sie wird verändert in ihrer Außenform, um wieder der Entwicklung des Geistigen zu dienen, in neuer Form, so wie die Scheidung der Geister endgültig stattgefunden hat. Und dessen sollt ihr, meine Gläubigen, achten, dass ich euch alles zuvor verkünde, auf dass ihr nicht wankend werdet im Glauben, dass ihr die Not nicht fürchten dürfet, weil ihr unter meinem Schutz stehet, und ihr alles über euch ergehen lassen müsset, um meinetwillen. Denn ich lohne es euch tausendfach, so ihr ausharret und mir treu bleibet. Was auch die Welt euch bieten will, es ist alles vergänglich, und euer Leben währet nur noch kurze Zeit. Was aber ich euch biete, ist beständig und wird euch beglücken bis in alle Ewigkeit. Und so ihr nun zu offenem Entscheid gezwungen werdet, dann werdet nicht ängstlich und kleingläubig, denn ich habe euch dies alles vorausgesagt, um euch stark zu machen im Glauben und euch die Wahrheit meines Wortes zu beweisen, auf dass ihr aus diesem Kraft schöpfet in der letzten Zeit. Und ich verheiße euch immer meinen Schutz und meine Hilfe. Also könnet ihr euch getrost meiner Führung überlassen und überzeugten Glaubens auf mein Kommen hoffen, das euch erlösen wird aus größter Not. Denn ich verlasse die meinen ewiglich nicht. Amen.